Ich werde jetzt was zur Genese liberalistischer Dogmen erzählen. Ich werde dafür in der Antike anfangen und bei 1873, also der großen Depression, enden. Das mache ich einfach der Einfachheit halber, weil in meinen Augen der Liberalismus nach 73 zu kompliziert wird, als dass man ihn noch, als dass ich in der Lage wäre, ihn noch sinnvoll zu interpretieren. Ich fange dafür beim Begriff der Ökonomie an, genauer gesagt beim Sokrates-Schüler Xenophon, der mit seinem Werk Oikonomikos die Grundlage der Ökonomie gelegt hat. Das Werk Oikonomikos setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen, einerseits dem griechischen Oikos, Haus, und Nomos, Gesetz. Für Xenophon war die Ökonomie im Grunde also die Lehre von der sittlichen Haushaltung. Der Oikos diente laut Xenophon der Befriedigung endlicher sittlicher Bedürfnisse unter der Dominanz eines Patriarchen. Der Oikos bestand einerseits aus dem Patriarchen, seiner Familie, dann den Personen gleicher Herkunft, den Genos, sowie abhängigen Verwaltern und Sklaven. Insofern war die Ökonomie des antiken Griechenlands laut dieser Theorie geprägt von unmittelbarer Herrschaft von Menschen über Menschen, sowie einem unmittelbaren Verhältnis von Mensch und Natur, da der Mensch einfach nur aus der Landwirtschaft lebte. Reichtum ging in dieser Gesellschaft auf die Götter zurück, da die Natur, also der Ort, wo Reichtum generiert wurde, eine von Göttern durchdrungene Sphäre war. Die Menschen waren nicht Subjekte einer objektivierten Welt. Nein, sie wollten sie reich werden, mussten sie sich gemäß dem göttlichen Logos verhalten und ihn natürlich zunächst erkennen. Aristoteles hat auf dieser Theorie aufbauend über die Möglichkeit eines wahren Geldtausches referiert. Dazu schreibt er, ich zitiere aus Gerd Stapelfeld, der Liberalismus. Er schreibt über die Möglichkeit, also über den Begriff der Ware. Von jedem Besitzstück gibt es einen zweifachen Gebrauch. Der erste Gebrauch ist dem Ding eigentümlich, der andere ist es nicht. Ein Beispiel für beide Weisen des Gebrauchs ist etwa bei einem Schuh einerseits, das Anziehen andererseits seine Verwendung als Tauschobjekt. Beides ist ein Gebrauch des Schuhs. Der Tauschhandel kann bei allen Dingen stattfinden und hat zuerst mit dem, was naturgemäß ist, angefangen, indem die Menschen von der einen Art von Produkten mehr, von der anderen weniger hatten, als sie brauchten. Was Aristoteles hier aufmacht, ist also zum ersten Mal etwas wie eine Differenzierung zwischen Tauschwert und Gebrauchswert. Wie aus dem Zitat hätte hervorgehen können, ist für Aristoteles der Tausch erstmal ein Tausch von Surplus mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung. Es ging also Aristoteles, wenn man das Ganze in eine Formel packen will, um ein Geld-Ware-Geld-Konsum. Für ihn wird Geld und der Tausch unsittlich in dem Moment, wo Geld zu Kapital wird. Das heißt, wenn Geld gegen eine Ware gegen mehr Geld getauscht wird, oder noch krasser im Fall des Geldverleihs, wenn also Geld gegen mehr Geld getauscht wird. Da in diesen Fällen das Bedürfnis nach Reichtum überhalb des menschlichen Logos stand, des göttlichen Logos herrscht. Die praktische Konsequenz war dann, dass Händler und Wucherer aus der Polis verstoßen wurden. Sie waren Gottlose und Fremde in eins. Darin liegt auch die Wurzel des christlichen Judenhasses. Die Geldwirtschaft wird ausgegrenzt. Der Übergang zum späteren Merkantilismus vollzieht sich erstmals in der Renaissance. Dazu hat Marx im Kommunistischen Manifest vermerkt: Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor. Aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie. Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas, schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt, gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. Die bisherige feudale oder zukünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit den neuen Märkten anwachsendem Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand. Die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen Kooperationen verschwand vor der Teilung der Arbeit in den einzelnen Werkstätten selbst. Es geht hier drin also im Grunde um eine kulturelle Revolution, die während der Renaissance stattfand. Nochmal zusammengefasst in drei Punkten. Einerseits die Auflösung der mythologischen Weltauffassung und Lebenspraxis. Dann, dass anstelle von Oikos und Familia eine Gesellschaft tritt. Und letztlich, dass die Menschen in abstrakte Beziehungen gesetzt werden durch das Geld. Diese Epoche hat wahrscheinlich Mirandola am besten zusammengefasst, wenn er sagt, der Mensch hat seine Würde darin, dass er Gottes ebenbildlich die von Gott erschaffene Welt rational zu erkennen und sich selbst zu schaffen vermag. Während dieser Renaissance-Revolution, würde ich jetzt sagen, hatte die Geldökonomie immer noch ihren traditionellen Ort auf dem Weltmarkt. Dieser wurde vom Kaufmannskonto aus den Städten heraus gesteuert. Während dieser Revolution existierten Sklaverei und Leibeigenschaft fort. Die Integration der Gesellschaft erfolgte durch Religion und Politik. Diese wurden anthropologisch sinnlich vorgestellt in der Person des Fürsten. Dann würde ich jetzt mit dem Merkantilismus fortfahren. Dessen Beginn lässt sich auf das Jahr 1520, ca. 1520 datieren und beginnt mit dem Zerfall der Renaissance-Ökonomie. Ich werde im Folgenden lediglich die Prinzipien des Merkantilismus darlegen und beziehe mich darin auf Stapels Feldwerk Liberalismus, was ich schon erwähnt habe. Ich kann an dieser Stelle jetzt nicht auf die Wirtschafts- und Sozialgeschichte eingehen. Für die Ideologiekritik ist es jedoch vollkommen ausreichend, in meinen Augen, sich mit den Prinzipien zu beschäftigen. Eine Darstellung der Wirtschafts- und Sozialgeschichte diente da höchstens der Illustration der einzelnen Aspekte. Das erste Prinzip behandelt das Ziel der Nationalökonomie. Dieses wird in der Aneignung von Geld festgelegt. Geld, das sind erstmal Gold und Silber, also Naturstoffe, denen von Natur aus Wert anhaftet, also in der Lage sind, Reichtum zu repräsentieren. Somit folgt eine geldwahre Ungleichheit auf Ebene der Stofflichkeit. Die Frage ist also, woher diese Stoffe ihren Wert beziehen. Das müsste ich jetzt kurz ausführen. Der Merkantilismus ging davon aus, dass man Geld durch den Warenverkauf auf dem Markt erhält. In diesem Fall hatte also Natur, in diesem Fall Gold und Silber, die Möglichkeit, Waren zu repräsentieren. Das ging einher mit dem calvinistisch-puritanischen Dogma, dass Geld zu mehr Geld wurde durch Konsumverzicht und Sparsamkeit. In diesem Sinne scheint Geld nichts anderes als aufgesparter Konsum. In diesem Sinne ist der Wert des Geldes nichts weiter als eine politische Übereinkunft, wie sie Aristoteles schon darstellt, da es keine sozialökonomische Gleichheit zwischen Geld und Waren gibt, sondern lediglich Vermittlung. Das zweite Prinzip des Merkantilismus besagt, dass die Bereicherung einer Nation auf dem Weltmarkt stattfindet. Dies entspricht der traditionellen Ausgrenzung der Geldökonomie. Man muss hier festhalten, dass der Handel erstmals die Welt integriert hat, und zwar zu einer handelskapitalistischen Weltökonomie. Waren werden erstmals für den Weiterverkauf gekauft und damit nicht länger für den Konsum. Somit ist das Ziel dieses Kaufes der Gewinn. Geld wird erstmals zu Kapital. Die Voraussetzung, dass Geld zu Kapital wird, ist der Konsumverzicht der Kaufleute. Dieser wird reproduziert, da der Kauf für den Weiterverkauf stattfindet. Der Grund, warum die Kaufleute nun mehr Geld für die Waren verlangen dürfen, als sie selbst ausgegeben haben, wird im dritten Prinzip dargelegt. Es lässt sich am ersten mit dem Wort Aufwandsentschädigung zusammenfassen. Einerseits sagten die Kaufleute ganz direkt, dass sie für die Distribution und Verteilung der Waren zuständig seien. Zweitens, dass sie für eine Verarbeitung von Rohprodukten, also Rohbaumwolle und Seide, Anspruch auf zusätzliches Geld hätten. Aus dem zweiten Punkt, aus der Verarbeitung, folgt ein Interesse der Kaufleute an Rationalisierung. Marx hat im Kommunistischen Manifest schon angesprochen, dass zusehends die Manufaktur anstelle des Zunfthandwerks trat und dass es innerhalb der Manufakturen, der Arbeitsstätten, zu einer Arbeitsteilung kam und dies mit dem Zweck der Produktivitätssteigerung. Ich denke mal, den meisten dürfte dieses berühmte Beispiel aus Smith's The Wealth of Nations bekannt sein, wo er am Beispiel der Nadelfabrik referiert, welche Auswirkungen die Arbeitsteilung hat. Ich möchte es vielleicht nochmal kurz vortragen, wenn das hier nicht zu weit führt. Also Zitat aus dem ersten Buch, erstes Kapitel von der Teilung der Arbeit. Nehmen wir zum Beispiel ein sehr unbedeutendes Gewerbe, bei welchem man jedoch sehr oft von der Teilung der Arbeit Notiz genommen hat, nämlich das Gewerbe des Nadelmachers. Ein Arbeiter, der für diese Tätigkeit, woraus die Teilung der Arbeit ein eigenes Gewerbe gemacht hat, nichts angelernt wäre, der mit dem Gebrauch der dazu verwendeten Maschinen, zu deren Erfindung wahrscheinlich eben dieselbe Teilung der Arbeit Gelegenheit gegeben hat, nicht vertraut wäre, könnte vielleicht mit dem äußersten Fleiße täglich kaum eine, gewiss aber keine 20 Nadeln herstellen. In der Tat aber, wie diese Tätigkeit jetzt beschrieben wird, ist es nicht nur ein besonderes Gewerbe, sondern sie teilt in eine Anzahl von Zweigen, von denen die meisten wiederum besondere Gewerbe sind. Der eine zieht den Draht, ein anderer streckt ihn, ein dritter schneidet ihn ab, ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift ihn am oberen Ende, wo der Kopf angesetzt wird. Die Herstellung des Kopfes erfordert zwei oder drei verschiedene Tätigkeiten. Das Ansetzen desselben ist eine besondere Tätigkeit, das Weißglühen der Nadel eine andere. Ja, sogar das Einlegen der Nadel in Papier bildet ein Gewerbe für sich. Ja, Zitat Ende. Wir sehen hier, dass nun erstmals auch Arbeit ein Mittel zur Geldvermehrung wurde. Also nicht nur Konsumverzicht, sondern auch Arbeit. Somit ist Triebunterdrückung nicht länger allein entscheidend. Die Legitimation dafür bildeten erneut Calvinismus und Puritanismus. Zum vierten Prinzip, das besagt, dass die produzierten Waren nur Bedingungen des Reichtums sind, also nicht Reichtum selbst. Der Reichtum, das sind immer noch Edelmetalle, die man nur durch den Tausch von Waren gegen eben diese Edelmetalle erhalten kann. Daraus erfolgt ein Bruch in Handel und Produktion. Mit dem Handel lässt sich erstmal die Stadt assoziieren, welcher mit der Sphäre des Handels verbunden der genuine Ort bürgerlicher Ökonomie ist. Die Produktion hingegen erfolgt auf dem Land. Hierher herrscht weiterhin pure Gewalt und der Mensch ist nicht im Besitz seiner Arbeitskraft. Die Gesellschaft wird also weiterhin politisch, das heißt gewalttätig, integriert. Smith hat an dieser Stelle von den arbeitenden Armen, also den Produzentinnen der Ware, gesprochen. Diese müssen der herrschenden Ideologie zufolge als faul und triebbestimmt gelten. Daraus folgt der Zwang, sie arm zu halten, damit sie im Zwang gehalten werden, weiter zu arbeiten. Die selbst zugefügte Gewalt des Kapitalisten in Form des Konsumverzichts muss ihnen aufgezwungen werden. Andernfalls droht die Gefahr eines Systemkollaps. Jedoch werden die Löhne im Merkantilismus durch Friedensgerichte festgelegt. Das heißt, wir haben hier noch nicht eine Verallgemeinerung der Warenform vorliegen, da die Preise einfach gesetzt werden. Das fünfte Prinzip ist ein relativ wichtiges, und zwar besagt es, dass der merkantile Tausch ein ungleicher Tausch ist. Wenn der Tausch Ware Geld vorliegt und Waren jedoch nur konsumiert werden können, also Armut bringen, der merkantilen Ideologie zufolge, während Geld aus Edelmetallen Reichtum birgt, da muss die Differenz von Ware und Geld, die Differenz von Konsum und Sparsamkeit bzw. Faulheit und Fleiß sein. Waren sind in diesem Konstrukt nur Gebrauchswerte, nicht Reichtum. Sechstes Prinzip. Das Ziel des Merkantilismus ist die unausgeglichene Handelsbilanz. Um Geldreichtum zu erlangen, müssen mehr Waren ver- als gekauft werden. Es muss einen Überschuss an Warenexport geben. Daraus erfolgt ein Widerspruch. Wenn die Differenz ex- und importierter Güter durch Geld ausgeglichen wird, dann ist auf dieser Ebene die Ware mit dem Geld gleich. Dies widerspricht dem Ziel, Geld ins Land zu holen, und zwar nur Geld und nicht Waren. Was wir hier sehen, ist eine Dialektik von Kontinuität und Bruch. Die Idee, dass Waren mit Geld gleich sind, ist erstmal eine liberale Idee. Die Idee, dass Geld und Waren was Verschiedenes sind, ist eine vorbürgerliche, ist ein Gedanke vorbürgerlicher Ökonomien. Es herrscht in dieser Sphäre immer noch die Herrschaft des Gebrauchswerts. An dieser Stelle wird dann später die liberale Kritik am Merkantilismus ansetzen. Es muss auch ferner konstatiert werden, dass das Prinzip des ungleichen Tausches nicht verallgemeinerbar ist. Die Trennung von merkantilistischen und nicht-merkantilistischen Ländern wird im Merkantilismus vorausgesetzt. In diesen nicht-merkantilistischen Ländern, in diesen vorbürgerlichen Ökonomien, gibt es erstmal kein Geld. Meistens herrscht keine Arbeitsteilung, es herrscht direkte Herrschaft und die Gesellschaft ist konsumorientiert. Das setzt voraus, dass sie über Rohstoffe, also Geld, verfügen, um in von den merkantilistischen Ländern Konsumgüter kaufen zu können. Ihre Rolle im Merkantilismus ist also die Rolle von Rohstoff- und Edelmetalllieferanten sowie Absatzmärkten für die Manufakturwaren. Das heißt endlich, dass die nicht-merkantilen Länder verarmen, während die merkantilen Länder sich auf Kosten dieser bereichern. Durch den ungleichen Tausch wird dieser Zustand reproduziert. Der Merkantilismus ist kein selbstregulatives System. Die Weltintegration, die durch den Handelskapitalismus eingesetzt wurde, ist somit zugleich eine Weltspaltung. Aufgrund dieser mangelnden Eigenständigkeit der Ökonomie handelt es sich beim Merkantilismus um eine Politökonomie. Dazu hat wieder Smith einiges geschrieben. Man kann es sich eigentlich schon angucken, wenn man sich sein viertes Buch, das System der politischen Ökonomie, anguckt, und zwar das Inhaltsverzeichnis. Dort kann man nämlich an den Kapiteln schon sehen, welche Eigenschaften die Politökonomie auszeichnet. Und zwar, also im zweiten Kapitel führt er aus, die Beschränkungen der Einfuhr solcher Güter aus fremden Ländern, welche im Lande selbst erzeugt werden können, im dritten Kapitel, die außerordentliche Einfuhrbeschränkungen von Gütern aus solchen Ländern, mit welchen die Handelsbilanz für nachteilig gehalten wird, dann die Rückzölle, im vierten Kapitel, im fünften Kapitel, die Ausfuhrprämien, dann im sechsten Kapitel Handelsverträge und im siebten Kapitel Kolonien. So schreibt er zu Beginn dieses Buches, die politische Ökonomie als ein Gebiet der Wissenschaft eines Staatsmannes oder Gesetzgebers betrachtet, hat zwei verschiedene Ziele. Sie hat erstens dem Volke reichliches Einkommen oder Unterhalt zu verschaffen oder, richtiger, dasselbe zu befähigen, sich selbst ein solches Einkommen oder solchen Unterhalt zu verschaffen. Zweitens aber hat sie dem Staat oder dem Gemeinwesen ein Einkommen zuzuführen, das zur Bestreitung des öffentlichen Dienstes hinreicht. Sie hat den Zweck, sowohl das Volk als auch der Staat so überhaupt zu bereichern. Das ist eine relativ kurze Zusammenfassung, was der Liberalismus später dann als Politökonomie festgelegt hat. Also zusammengefasst ist die Politökonomie dafür verantwortlich, die eigenen Kaufleute bis hin zum Monopol zu unterstützen. Die Bedingung dessen ist die Nationalstaatlichkeit. Das heißt, es ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine politische Rationalisierung notwendig. Das heißt, in der Praxis, ein rationales Recht, also die Garantie von Privateigentum, ein berechenbares Steuersystem, eine bürokratische Staatsverwaltung sowie rationale Staatsfinanzen. Daraus folgt, dass die merkantile Politik definiert ist als eine rationale Politik zur Sicherung ökonomischer Macht in einer ungleich entwickelten Weltgesellschaft, in einem internationalen, politisch-ökonomischen, auch militärischen Machtkampf. Zitat Stapelfeld. Dieser Politik liegt eine doppelte Ungleichheit zugrunde. Einerseits auf der internationalen Ebene zwischen merkantilistischen und nicht-merkantilistischen Ländern und zweitens international in die Sphäre von Handel und Produktion. Die Gesellschaft ist weiterhin eine politisch integrierte. Das politische System des Merkantilismus ist das des rationalen Absolutismus, welches von Thomas Hobbes im Leviathan beschrieben wird. Die Umgangsform innerhalb dieses Systems ist die Herrschaft unpersönlicher Vernunft und persönlicher Herrschaft von Menschen über Menschen. Somit lässt sich als Fazit zusammenfassen, dass das System ein System des Übergangs ist, der rationales Ziel da das rationale Ziel Reichtum vorbürgerlicher Strukturen bedarf, nämlich parasitärer Bereicherung. Der Calvinismus, Puritanismus, machen die Tugend der Konsumunterdrückung zu einer religiösen Tugend. Ferner ist der Merkantilismus das System der europäischen Welteroberung. Dann noch zum Schluss der Liberalismus. Historisch muss der Liberalismus circa mit Beginn der industriellen Revolution angesetzt werden und er endet 1873 mit der großen Depression, also dem Übergang zum Imperialismus. Die politische Durchsetzung erfolgte 1846 mit der Aufhebung der Korngesetze und Einfuhrzölle für Baumwolle in England sowie 1849 mit der Abschaffung der Navigationsakte. Sagt ihr denn die Navigationsakte was? Dann würde ich nochmal kurz ein Zitat von Cromwell bringen aus der Navigationsakte. Also es geht um England. Um die Zunahme der Seemacht zu fördern und die Schifffahrt dieser Nation zu ermutigen, die unter der guten Fürsorge und im Schutze Gottes ein so großes Mittel der Wohlfahrt und Sicherheit dieses Gemeinwesens ist, wird durch dieses Parlament verfügt, dass vom 1. Dezember 1651 an Güter oder Waren, welcher Art immer, die aus Asien, Afrika oder Amerika stammen, sowohl von den englischen als auch von anderen Kolonien, die die englische Republik eingeführt werden soll, auf keinem anderen Schiffe, als nur einem wirklich dem Volk dieser Republik zugehörigen, wovon Kapitäne und Matrosen zum größten Teil Engländer sind, unter der Strafe des Verlustes aller Güter, die im Widerspruch zu diesem Gesetz eingeführt werden sollen, als auch des Schiffes. Und zweites Zitat. Und es wird weiter verordnet, dass keine Ware, die aus Europa stammt, nach dem 1. Dezember 1651 nach England eingeführt werden, auf irgendeinem Schiff, es sei denn wirklich englisch, ausgenommen solchen fremden Schiffen, die dem Volke des Landes gehören, aus dem die Güter stammen, und das unter der gleichen Strafe. Mit der Abschaffung dieser Akte haben wir also den Übergang zu Freihandel und freier Konkurrenz. Ich beziehe mich auch im Liberalismus wieder lediglich auf die Prinzipien und zitiere erneut Stapelfeld, diesmal sein Werk Imperialismus. Vielleicht zunächst zum Namen Liberalismus. Dieses leitet sich von dem Wort Libertas ab. Daraus kann man schon erkennen, dass der Liberalismus sich als die Ökonomie der Freiheit verstanden hat. Marx hat den Liberalismus als die Theorie des revolutionären Bürgertums bezeichnet. Als solche ist die Kritik bestehender ökonomischer Verhältnisse, ganz konkret dem Merkantilismus, Smith hat noch zu Zeiten des Merkantilismus geschrieben, mit der Intention der Verwirklichung einer vernünftigen bürgerlichen Gesellschaft. Das erste Prinzip des Liberalismus besagt, dass der merkantilistische Geldfetischismus überwunden wird. Geld und Ware sind für den Liberalismus das Gleiche. Das knüpft natürlich einerseits an den Merkantilismus an, weil, wie ich schon erwähnt habe, ist die Wertdifferenz von Ex- und importierten Waren dafür verantwortlich, dass Waren und Geld in gewisser Weise doch das Gleiche sind. Es ist ferner, der Liberalismus ist ferner, die Überwindung der Produktion zur Befriedigung begrenzter Bedürfnisse. Die gesellschaftliche Ökonomie wird dem Prinzip der Ware untergeordnet. Die Ware muss somit als das bürgerliche Prinzip schlechthin gelten. Im Rahmen des Liberalismus findet eine Produktion für den Markt statt, die die gesamte Gesellschaft integriert. Der Markt umfasst also Arbeitsteilung, das heißt Produktion, sowie Austausch, das heißt Zirkulation und Handel. Zweitens wird Reichtum im Liberalismus abstrakt, da er durch alle Waren repräsentiert wird. Nicht länger die sinnlich-stoffliche Beschaffenheit eines Stoffes macht reich. Es gibt von nun an die Trennung in Gebrauchswerte, Intrinsic Value, Zitat Smith, und Tauschwert, der als Extrinsic Value bezeichnet wird. Es ist nicht länger die politische Übereinkunft von Aristoteles und Locke, sondern ein bewusstloses gesellschaftliches Verhältnis. Zweites Prinzip. Die Gleichheit des Liberalismus realisiert sich im Tausch gleicher Werte. Erstens zwischen Nationen. Der Liberalismus ist der Wealth of Nation. Im Liberalismus findet eine theoretische Verallgemeinerung dieses Prinzips statt. Es bedarf nicht länger des Bruches moderner und vormoderner Nationen. Zweitens zwischen Individuen. Das zwischenmenschliche Verhältnis ist von abstrakten ökonomischen Gesetzen geprägt. Die Individuen treten sich als Gleiche gegenüber. Aus beidem folgt, dass der Liberalismus sich als Weltgesellschaft versteht. Die Gleichheit der Arbeitsprodukte, Waren, macht sämtliche Menschen erstmal gleich. Alle Menschen sind Teil eines großen Marktes. Drittens, der Reichtum verwirklicht sich im Liberalismus nicht im Konsum, sondern im Äquivalententausch. Ort der Bereicherung sind Tausch und Produktion. Die Produktion ist zu rationalisieren, das entspricht der industriellen Revolution. Und ferner ist festzuhalten, dass die Produktion, also im Grunde Arbeit, erstmals den Reichtum schaffen. Arbeit wird somit zu einem Grundbegriff der liberalen Ökonomie. Viertens findet eine Verallgemeinerung der Warenform auf den Menschen statt, das heißt alias die Entstehung der Lohnarbeit. Der Arbeiter wird aus Sklaverei und Leibeigenschaft befreit. Er ist endlich im Besitz seiner eigenen Arbeitskraft, damit gehört der Mensch, im liberalen Sinne, sich selbst. Die Arbeitskraft kann sich nun als Ware veräußern. Somit findet ein Tausch Geld, Arbeit, findet ein Tausch von Geld und Arbeit statt, dieser wird in Form des Äquivalententauschs gedacht. Der Ideologie nach erhält also der Arbeiter den Wert seiner Arbeit. Dadurch, dass die Menschen sich und ihre Arbeitskraft als Ware veräußern können, folgt auch die Befreiung des Menschen. Diese entspricht, dem liberalistischen Dogma zufolge, der Subsumption unter das Prinzip der Warenförmigkeit. Dies ist natürlich nur eine Illusion. Daraus erfolgt die Illusion, dass sozial-ökonomische Ungleichheit, wie sie im frühen England zu beobachten war, auf ungleicher Arbeit beruhe, was dann anders gesagt heißt, die, die arm sind, sind es, weil sie faul sind, die, die reich sind, sind es, weil sie viel arbeiten. Das fünfte Prinzip des Liberalismus und auch eine der größten Abgrenzungen zum Merkantilismus ist jene, dass Staat und Ökonomie zu trennen sind. Da die bürgerliche Ökonomie Reichtum aus sich selbst heraus hervorbringt, bedarf es keiner staatlichen Regulierung. Der Staat ist lediglich für die Abwehr innerer und äußerer Gefahren, für die Rechtsprechung, also erneut die Sicherung des Privateigentums, verantwortlich, nicht länger für die Sozialintegration. Die Form des liberalen Staates ist die Republik. Diesem spricht einerseits der Forderung der Freiheit als Befreiung des Menschen, das heißt die Befreiung der Arbeitskraft, die Befreiung der Kolonien und die Befreiung der Ökonomie und aus der Knute des Staates. Ferner die Forderung der gesellschaftlichen Gleichheit aller Menschen. Die Arbeit wird als einziges das Privateigentum legitimierendes Prinzip anerkannt. Wenn also ökonomisch der Tauschwert herrscht, herrscht politisch der Volonté générale. Das siebte Prinzip besagt, dass die Ökonomie frei von Ausbeutung ist, also relativ einfach. Wenn nur Äquivalente getauscht werden, anstatt der gewaltsamen Bereicherung, wie sie noch im Merkantilismus vorlag, ist der Liberalismus ein krisenloses System, da es sich alles im Gleichgewicht bewegt. Wenn also jemand, wie schon erwähnt, reich ist, ist er das, weil er viel gearbeitet hat. Siebtens, das folgt auch aus dem sechsten Prinzip, das Eigentum sich lediglich über Arbeit legitimiert. Wenn der Tausch gleicher Werte, unter anderem auch abstrakte Arbeit, vorhanden ist, lässt sich daraus folgern, dass niemand mehr besitzt, als er verdient hat. Als Fazit lässt sich sagen, dass der Liberalismus sich als System der Allgemeinheit der Vernunft verstanden hat. Die gesellschaftlichen Verhältnisse des Liberalismus sind jedoch transzendentale Allgemeinheit. Sie lassen sich nicht durch Einzelpersonen bestimmen. Daraus folgt, dass der Liberalismus die Herrschaft der Verhältnisse ist, nach eigenem Verständnis. Hier darf nun die Kritik ansetzen.